Spaß, Spaß, Spaß. Wo haben wir Spaß? Da haben wir Spaß. Willkommen bei den Weltraumaffen. Unser heutiger Affenzirkus kommt aus Berlin. Politisch links zu stehen in Deutschland macht keinen Spaß. Spätestens seit Schröder Kanzler war, haben die Mitglieder der SPD das Recht verloren, sich gegenseitig Genosse zu nennen, aber sie tun's natürlich immer noch. Die Grünen sind bekanntlich alle Vergewaltiger, die Linke schickt Fidel Castro Geburtstagsgrüße und die Antifa ist mittlerweile autoritärer als Neonazis. Und das waren nur die Teile der politisch Linken in Deutschland, die irgendwie aktiv sind. Heute reden wir ein wenig über die Teile der Linken, die gar nichts machen. Mir ist dieser wunderbare Artikel aus der Welt über den Weg gelaufen. Linke Wagenburgler können richtig spießig sein. Auf 8000 Quadratmetern leben 20 Linksradikale in Wohn- und Gemeinschaftswagen. Nun sollen sie zusammenrücken, damit Flüchtlinge unterkommen und rebellieren. Die Politik ärgert sich über Doppelmoral. Ganz ehrlich, Doppelmoral ist gut. Ich kann jedem empfehlen, den Artikel zu lesen. Am Ende kommt es auf dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach Moral raus. Es ist lächerlich. Hier wohnen 20 Leute auf 8000 Quadratmetern zusammen und zahlen dafür 800 bis 1000 Euro Kaltmiete plus Nebenkosten an das Land Berlin. Und da sollen jetzt 500 Asylbewerber dazu. Man sollte meinen, dass die Leute, die als Erste in der Reihe stehen und sagen Refugees welcome, so einer Sache mit offenen Armen entgegenstehen würden. Aber natürlich im Gegenteil. Es seien ja gar nicht nur 20 Leute, die seien ja nur die Living Group an diesem Ort. Es sei ein wichtiger kultureller und politischer Ort und entscheidend sei, dass der selbstorganisierte Charakter des Platzes verloren gehen würde, wenn der Staat hier jetzt Flüchtlinge anbringt. Das Interessante ist, der Vertrag für die 1000 Euro pro Monat für 8000 Quadratmeter ist Ende 2013 ausgelaufen und die Bewohner des Platzes haben sich geweigert, ein Anschlussabkommen auszufüllen. Da hätten sie ungefähr dreimal so viel zahlen müssen, was immer noch unglaublich billig ist natürlich. Aber der offizielle Grund, warum sie das abgelehnt haben, war, dass der Vertrag eine, Zitat, rassistische Klausel enthielt, die ihnen die Aufnahme von Flüchtlingen verbot. Oh ja. Es ist schon peinlich, wenn man genau das kriegt, was man wollte, und es dann ablehnen muss, weil man es eigentlich gar nicht wollte. Also die Flüchtlingsfreundlichkeit war gelogen. Was ist noch gelogen? Nun ja, laut Gerrit Kringel, dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln, sei der Verein, Zitat, bisher nicht ansatzweise durch soziale Tätigkeiten aufgefallen. Wie war das noch mit ein wichtiger kultureller und politischer Ort? Ich habe das mal auf deren Website nachgecheckt. Unter Events stehen da: von jetzt an zurück bis Anfang 2015. Februar 2016, Pizza-Infofeuer wegen der drohenden Schließung. Januar 2016, Weihnachtsbaumverbrennung, antikapitalistisch. Oktober 2015, die zweite Pizza-Party, Super-Soli-Pizza-Party mit Live-Musik und natürlich vegan. Juli 2015, Cumbia Queers, eine Band, ein Konzert. Juni 2015, ein Konzert, das abgesagt wurde. Schade. Juni 2015 ebenfalls. Ein Baucamp zur Empowerment queerer Handwerker. Und ebenfalls 2015 die dritte Pizza-Party. Natürlich vegan. Zur Zusammenfassung. Wir haben drei Pizza-Partys, einen Workshop, ein Konzert. Auf einem 8000 Quadratmeter Gelände mit Bühne. Gibt's keine Metalheads in Berlin, die da mal ein kleines Festival hinlegen könnten? Und das ist es, was mich so sehr an alternativen Projekten stört. Was sieht man auf den Bildern? Wir sehen verrottete Wohnwagen, ebenfalls verrottete, handgemalte Schilder. Und was steht vor den Wohnwagen? Verrottete Bierbänke und Plastikstühle. Die wohnen seit 2010 dort und was haben sie auf die Beine gestellt? Nichts! Jedes Mal, wenn so einer alternativen Community so eine Chance gegeben wird, machen sie drei Schritte zurück ins Mittelalter. Ich will einmal sehen, dass so eine alternative Community es schafft, sich nicht aus der verhassten kapitalistischen Gesellschaft Fertigwohnwägen zu kaufen, sondern stattdessen sich gegenseitig auf ihren schönen kleinen Workshops beibringt, wie man handwerkliche Aufgaben löst und sich Häuser dahinstellt. Aber hey, Solche selbsternannten Feinde des Kapitalismus haben viel Besseres zu tun, als der Bourgeoisie das Monopol auf die Produktionsmittel abzulaufen. Stattdessen sitzen sie lieber in ihren Wohnwagen und pinseln sich die Bäuche. Die linke Bewegung in Deutschland hat keine Zukunft, solange solche Waschlappen sich links nennen. Naja, so viel dazu. Lasst mich wissen, was ihr von der Sache haltet, und ansonsten sehen wir uns wie jede Woche Sonntagabend pünktlich um 6 Uhr im Livestream. Schöne Grüße, Solanum.